zu oft applaudiert, wenn man mich mal wieder neu erzogen hat. Und war ich bunt, dann war das schon Verrat.